Deutschlandfunk Kultur Tonart. Ende der 1960er Jahre gab es zahlreiche Umwälzungen in der Gesellschaft wie in der Kunst. In der Popmusik etwa etablierte sich der sogenannte Krautrock. Deutsche Bands wie Can, Kraftwerk, Amondyl, Faust oder Tangerine Dream suchten mit ihrer Ästhetik Alternativen zum angloamerikanischen Mainstream. Aber wie sah es im Jazz aus? Gab es dort Vergleichbares, eine parallele Strömung, eine Art Crowd-Jazz vielleicht sogar? Mehr dazu erzählen kann uns Wolf Kampmann. Herzlich willkommen. Derzeit ist ja wieder viel von Crowd-Rock die Rede. Ja, dann gehen wir doch gleich mal in Medias Res. Gab es sowas auch im Jazz, Crowd-Jazz? Diesen Begriff als solchen gab es nicht oder der war zumindest nicht gebräuchlich gewesen, aber im Zuge dieser Entwicklung, dass man sich von angloamerikanischen Vorbildern ein wenig abkoppeln wollte, gerade eben auch in Opposition gegen den Vietnamkrieg, suchten Musiker in Deutschland nach Alternativen, die sie eher in Europa finden konnten. Und da berief man sich eben auch ein wenig im Jazz auf dieses neue Phänomen, das es da seit ziemlich genau 50 Jahren gegeben hat, nämlich den Crowd Rock, was ja sozusagen eine Begriffsschöpfung eines englischen Radiomoderators gewesen ist, John Peel. Das war ja keine einheitliche Szene gewesen, die ganze Krautrock-Szene, sondern Musiker, die überall in Deutschland, also in Westdeutschland muss man natürlich sagen, nach Alternativen suchten. Und die Band Amondyl hat einen Song gehabt, Mama Dül und ihre Sauerkrautband spielt auf. Und daraus hat der John Peel den Begriff Krautrock abgeleitet. Wie war denn der deutsche Jazz überhaupt aufgestellt Ende der 60er Jahre? Wie offen war er für Einflüsse aus dem Rock? Zunächst mal muss man sagen, der deutsche Jazz Ende der 60er Jahre war in erster Linie Free Jazz gewesen. Musiker, die frei improvisierten, und das passierte in Deutschland viel, viel radikaler, als das jetzt beispielsweise in Frankreich oder anderen europäischen Ländern der Fall gewesen wäre. Man sprach vom Kaputtspiel-Jazz, ja, also Musiker wie Peter Brötzmann oder Peter Kowalz suchten nach einer musikalischen Dekonstruktion der Gesellschaft. Die Musik funktionierte wie Bomben und diese Musiker waren nicht besonders offen gewesen für den Jazz. Es gab aber ein paar andere Musiker, die gerade die Innovationen des Krautrocks sehr in den Mittelpunkt geholt haben und dann wiederum versuchten, eine Alternative zu diesem Free-Jazz zu finden. Unter anderem Wolfgang Dauner war einer gewesen. Und von ihm stammt der folgende Ausschnitt: Thursday Morning Sunrise. Kann sich einen Sonnenaufgang auch anhören bei Wolfgang Dauner, Thursday Morning Sunrise. Herr Kampmann, welche personellen Verbindungen gab es denn zwischen der Krautrock-Szene und der frei improvisierenden Jazz-Szene überhaupt? Also die frei improvisierende Jazz-Szene ist ein bisschen früher angetreten als die Krautrock-Szene. Also man kann sagen, das ging so 1966, 67 los. Und einige Musiker, die da eine wichtige Rolle gespielt haben, fanden dann eben auch Gefallen an bestimmten neuen Sounds, an elektronischen Klängen, wie wir das gerade eben auch bei Wolfgang Dauner gehört hatten. Ein besonders prominentes Beispiel ist der Schlagzeuger Jackie Liebezeit, der in der Band von Manfred Schof gespielt hat, einem Free-Jazz-Trompeter, im Globe Unity Orchestra gespielt hat, sozusagen der Elite-Verbindung der Weltimprovisatoren und so als der wichtigste deutsche Free-Drummer galt, der dann aber gesagt hat, genau wie Ornette Coleman: Freier als frei kann ich nicht sein. Wenn ich mich einmal total befreit habe, dann bin ich doch frei. Was soll ich denn jetzt machen? Und sich dann mit Musikern aus dem Umfeld von Karl-Heinz Stockhausen, der Band Can, angeschlossen hat, die ja dann sehr stilbildend gewesen ist für dieses ganze Gebilde, das wir Krautrock nennen. Ein anderes Beispiel sind die Musiker Uli Trepte, ein Bassist, und Manni Neumeier, ein Schlagzeuger, die im Trio von Irene Schweizer für Furore gesorgt haben, ein schweizerisches Free-Jazz-Trio. Trio und die dann in Heidelberg die Band Guru Guru gegründet haben, die ebenfalls eine sehr wichtige Krautrock-Band werden sollte. Und die sind bis heute auch der freien Improvisation sehr verbunden geblieben. Kran ist eine andere Band aus Ulm, die auch als frei improvisierende Jazzband angefangen hat, immer mehr Rock-Elemente aufgenommen hat und heute auch als eine der stilbildenden Krautrock-Bands gilt. Und wenn wir uns so andere Bands angucken, beispielsweise Klaus Doldinger war natürlich kein frei improvisierender Musiker gewesen, aber ein sehr populärer Jazzmusiker. Wen hat er als Schlagzeuger gehabt? Udo Lindenberg. Wen hat er als Bassisten gehabt? Lothar Maid, der dann in Bands wie Embryo und Amondyl gespielt hat und auch ein wichtiger Hip-Hop-Produzent wurde. Und wie nachhaltig war diese Verbindung dann? Ja, man muss sagen, das war eine relativ kurze Zeit gewesen. Ja, der Free Jazz galt als die Avantgarde und diese Richtungen des sogenannten Crowd Jazz, wie ich das jetzt nenne, sind mehr oder weniger belächelt worden. Es ist ja immer so, der Prophet gilt nicht zum eigenen Land. Und die Einflüsse, die das gehabt hat auf die internationale Szene, auf Japan, auf England, auf Frankreich, auf die USA, auf Australien, die waren viel, viel nachhaltiger gewesen, als das jetzt in Deutschland der Fall gewesen wäre. Aber es gab auch Musiker wie Volker Kriegel beispielsweise, der dessen ersten Platten so ziemlich stark diesen Krautrock-Impuls gehabt haben. Und lustigerweise war der erste Musiker, der das in Deutschland gemacht hat, ein Amerikaner, Dave Pike, in dessen Band auch Volker Kriegel gespielt hat, der hier 1968 herkam, diese Musik hörte und dachte, genau das ist es, was ich eigentlich im Jazz machen will. Der Krautrock ist ja gerade wieder sehr populär. Mehrere Popbands, Rockbands berufen sich darauf. Wie ist das im Jazz? Gibt es da Vergleichbares? Das sind längere Umwege, auf denen das stattgefunden hat. Und in Deutschland ist diese Verbindung einfach mal abgeschnitten worden. In Amerika gab es aber andere Musiker, wie beispielsweise den Bassisten Bill Laswell, der sowohl im Hip-Hop als auch in der elektronischen Musik als auch im Free Jazz aktiv gewesen ist. Oder Herbie Hancock, die diese Einflüsse sehr früh aufgenommen haben. Wenn man sich das Album Sixten von Herbie Hancock von 1973 anhört, das ist eine ganz enge Verbindung von Krautrock und Jazz. Und das ist natürlich bis in die heutige Zeit weitergetragen worden. Die Chicagoer Szene ist davon ganz stark beeinflusst. Bands wie Tortoise oder Chicago Underground. Und dann muss man natürlich auch sehen, dass Krautrock Techno und Hip-Hop sehr stark beeinflusst hat. Ja? Und auf diesem Umweg kommt das natürlich wieder in den Jazz rein. Mittlerweile sehen wir aber auch viele europäische und deutsche Bands, die das wieder aufgreifen. Der Berliner Schlagzeuger Max Andrzejewski hat in verschiedenen Konstellationen sehr starke Krautrock-Einflüsse. Und auf dem Jazzfest war jetzt gerade eine schweizerische Band gewesen, das Trio Heinz Herbert, die wirklich klangen wie die Band Faust im Jahr 1970. Wolf, kommt man ganz kurz zum Schluss. Inwieweit kommen denn Krautrock und Jazz im folgenden Stück zusammen? Uranus von Klaus Doldinger. Also ich habe Klaus Doldinger selber mal gefragt und der sagte, er hatte eigentlich mit Krautrock gar nicht so viel am Hut gehabt. Das war eher die Stimmung, die in der Luft gelegen hat. Aber wir hören trotzdem alle Elemente, die damals im Krautrock richtig wichtig gewesen sind, nämlich den Einsatz von Synthesizern, diese starken motorischen Beats, überhaupt diese Motorik, die sich komplett unterschieden hat von der doch eher vom Bluesrock beeinflussten Spielart des Jazzrock in den USA. Wolf Kampmann war das. Vielen Dank. Krautrock trifft Jazz hier im Stück Uranus von Klaus Doldingers Passport.